Heute spreche ich mit der Fachschaft Zahnmedizin und da sind mir zugeschaltet Toni und Anna-Luisa. Hallo, moin. Moin. Hallo. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ihr in Zahnmedizin macht, könnt ihr ganz kurz mal erklären, was macht ihr in eurem Studium? Wie viele Semester studiert ihr und so weiter? Wir studieren 10 Semester plus das Examen, also insgesamt sind wir 11 Semester dabei und wir gehören zur medizinischen Fakultät. Wir enden dann am Ende mit dem Staatsexamen. Bei uns ist es ähnlich wie Bachelor-Master so, dass wir in der Mitte des Studiums, also nach dem 5. Semester, das Physikum haben und am Ende dann das Staatsexamen. Ihr habt schon sehr viel auch mit Medizin zu tun. Die ersten 3 Semester sind quasi gleich. Also man hat die gleichen Fächer und schreibt größtenteils genau die gleichen Prüfungen und hat die gleichen Vorlesungen. Bevor ich zu den richtig schwierigen Fragen komme, will ich mit euch Klischees beantworten. Und da könnt ihr einfach mal sagen, stimmt das Klischee oder stimmt es nicht? Ihr als Zahnmediziner wolltet eigentlich Humanmedizin studieren, aber euer Abi war zu schlecht. Stimmt das? Stimmt teilweise. Also ich kenne viele, bei denen das wirklich so ist. Und ich kenne aber auch viele, die sagen, nee, ich wollte schon immer Zahnarzt werden und das reicht mir auch so. Ihr studiert nur Medizin, weil eure Eltern bzw. Großeltern auch Zahnmediziner oder Ärzte waren? Bei uns sind die meisten Eltern Ärzte. Ich glaube aber, dass das auch daran liegt, hauptsächlich, dass man, wenn man mit Medizinern Eltern aufwächst, nicht von Anfang an irgendwie Berührungsängste mit Medizin hat, sondern eher an dieses Thema so herangeführt wird, dass es ziemlich normal ist, wenn man Verletzungen sieht, sodass man dann halt, glaube ich, leichter den Schritt wagt zu sagen, ich will das auch machen, als jemand, der mit Eltern aufgewachsen ist, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Ihr seid alle jetzt schon reich oder ihr werdet Zahnarzt, um später viel Geld zu bekommen? Also ein bisschen reich muss man als Zahnmedizinstudent sein. Nein, Quatsch, aber man gibt halt doch schon viel Geld aus für die Ausbildung. Also wir haben ja praktische Kurse und müssen halt zahntechnische Ausstattung kaufen und auch Ausstattung, um sie an den Patienten zu verwenden, beziehungsweise an unserem Dummy. Und da gibt man schon viel Geld aus. Um es mal in Zahlen zu fassen, wir setzen so kleine, also jetzt gerade in der Vorklinik, so kleine Plastikzähne in unseren Dummy ein, die wir dann beschleifen, als wäre es ein echter Patient mit echten Zähnen. Und ein Zahn kostet 2 €. Das heißt, allein wenn man in die Prüfung geht, muss man sich 3 Zähne kaufen, weil die Nachbarzähne auch immer neu sein müssen in der Prüfung. Das heißt, eine Prüfung kostet 6 €. Das heißt aber davor, durchs ganze Üben, durch die anderen Zähne drumherum und durch dann verschiedene Arbeiten am Dummy, zahlt man jedes Mal wieder Geld. Und da sind noch nicht die Materialien drin, wie Bohrer und. Also das sind immer so ganz viele Kleinbeträge. Und am Ende kriegt man eine Riesenrechnung und denkt sich, oh Gott, zum Glück ist bald Weihnachten so. Wie viele Zähne verwendet ihr dann so insgesamt? Ja, nee, also im 6. Semester muss man besonders viel preppen, also Zähne schleifen, Anführungsstrichen. Und ich habe da 180 Zähne alleine gepreppt. Und dazu dann halt noch die Nachbarzähne, also das sind schon nicht wenige. Damit kommen wir eigentlich perfekt zu dieser Frage, ihr macht das alle nur, um Geld zu verdienen, weil auch das wird einem immer vorgeworfen als Zahni, finde ich. Aber ich bin immer der Meinung, ich will was machen, was mir später Spaß macht und was ich halt auch jeden Tag machen möchte. Und gerade dieses Handwerkliche jetzt im Studium und auch was ich später machen werde, macht mir halt so viel Spaß, dass dieser Nebeneffekt, dass man Geld verdient, ist einfach nur eben ein netter Nebeneffekt. Dann habe ich von einer Freundin, die tatsächlich auch Zahnmedizinerin in Leipzig ist, die hat mir gesagt, dass alle Zahnmediziner attraktiv sein sollen. Könnt ihr das bestätigen? Das wird so immer gesagt. Humanmedizinern wird immer gesagt, die Zahni-Mädels sind die schönsten. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Aber es sind halt auch mehr Mädels im Studium als Jungs. Deswegen ist vielleicht daher dieses Klischee, es sind alle hübschen Mädchen bei den Zahnis. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Tatsächlich ein Klischee, was ich so denke von euch, dass ihr alle diese Bohrer liebt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Klar, es macht natürlich schon Spaß. Es macht halt Spaß, weil man sieht das Karies und kann es halt so wegmachen, einfach so ganz leicht. Und bei uns ist jetzt mit Plastikzähnen so in der Vorklinik, wir schleifen da halt mit so kleinen Bohrern dran und man sieht genau, wie dieser Zahn genau richtig kleiner wird, wo man dann am Ende eine Krone drauf formt. Und es ist, ich glaube, schon so eine Faszination dafür, dass man auf kleinsten Raum mit so einem Bohrer arbeitet. Beschreibt euer Studium anhand von 4 Gegenständen, die Zahnmediziner oft benutzen und einer Farbe, mit der ihr das Fach verbindet. Also ich würde schon mit Carbozahn anfangen, die haben wir schon angesprochen, mit den Kunststoffzähnen. Also die Farbe ist auf jeden Fall blau bei mir, dieses hellblau vom Mundschutz und von den Handschuhen, die ich immer trage. Genau. Okay, das hätte man jetzt nicht gedacht. Man hätte jetzt gedacht weiß, so wegen Kittel oder... Hätte ich auch spontan gesagt. Ah, okay. weil wir immer weiße Kleidung tragen müssen und man am Ende des Tages sich mal freut, mal wieder was anderes anzuziehen, beziehungsweise viele Studierende schon angefangen haben, bunte Socken zu tragen, um so ein bisschen Farbe ins Weiß reinzubringen. Weil bunte Socken sind auf jeden Fall auch typisch Zahni, ein typisches Zahni-Gadget. Ich habe noch einen Gegenstand, und zwar die Schutzbrille, die Lupenbrille auch. Also so super nervig, dass man immer irgendwas im Gesicht hat, damit man eben bei der Schutzbrille sich vor dem Wasser des Bohrers schützt oder mit der Lupenbrille, die man halt aufhaben muss, damit man genau sieht, was man da macht. Also man hat immer irgendwas im Gesicht. Ja, dann der letzte Gegenstand wahrscheinlich der Artikulator-Koffer. Also wir haben so einen Artikulator. Das ist ein Gestell, wo Gipsmodelle eingespannt werden und quasi die Kieferklappbewegung des Patienten simulieren sollen. Und darauf fährt ihm ein Zahnersatz her. Und diese Box wird ständig halt mit aus der Klinik nach Hause genommen, wenn man noch was zu Hause nachmachen muss, also noch irgendwie fertig machen muss. Und damit sieht man immer sehr, sehr viele Leute rumlaufen. Euer Fach soll ja auch sehr schwierig sein. Findet ihr es auch als schwierig oder ist es für euch okay, weil ihr euch halt, wie gesagt, schon dafür interessiert und das so euers ist? Ich glaube, wenn man halt wirklich für das Fach brennt und ja entsprechend das Ziel vor Augen hat, dann nimmt man die ganzen Entbehrungen, die man machen muss, auch so an, würde ich sagen. Also wir haben halt schon sehr viel auswendig zu lernen in den ersten Semestern und eigentlich ab dem sechsten Semester sind wir von morgens bis abends in der Klinik, zumindest wenn nicht Corona ist, und hat dann halt weniger Freizeit, aber man hat ja das Ziel vor Augen und mit den Kommilitonen zusammen schafft man das eigentlich auch ganz gut durch. Genau, also es ist halt schon so, dass man in diesen krassen Lernphasen, gerade vorm Vorphysikum oder vor dem Physikum, irgendwie gestresst ist und viel lernen muss und es schwer ist und es auch ziemlich normal ist, dass man irgendwie 8 Stunden am Tag in der Bib ist oder zu Hause ist und lernt oder teilweise die Leute bis nachts lernen, aber es ist einem halt dann auch einfach wert. Und ich finde irgendwie, gerade bei den ganzen medizinischen Fächern, die dann irgendwie im Großen und Ganzen alle zusammenpassen, also Biochemie und Physiologie und Anatomie, alles ist am Ende sozusagen ein ganz großes Ding. Und ich finde, je mehr man immer Stück für Stück lernt, am Ende hat man dann halt ein ganz großes Bild und kann alles zusammensetzen. Und das macht dann halt auch Spaß. Und ich glaube, dadurch ist es halt für manche so, oder wirkt es schwierig, weil es so eine Masse ist, oder? Ja, und wir haben halt auch, was man auch sagen muss, ziemlich viel Verantwortung. Also ab dem 7. Semester dürfen wir Patienten behandeln, was eine super tolle Chance ist. An der Stelle könnte man auch nochmal Werbung machen. Unter Studierenden, wenn ihr günstigen Zahnersatz oder günstige Restaurationen, Füllungen, Zahnreinigung braucht, geht bei uns an der Klinik, könnt von Studenten quasi behandelt werden. Und genau, gibt einen kleinen Rabatt. Aber deswegen, weil wir halt schon so früh am Patienten sind, dürfen wir nicht unvorbereitet in die Klinik kommen. Also wir müssen wirklich jedes Mal einen Plan haben, was wir machen wollen, den mit unseren Assistenzärzten absprechen, die uns dann die ganze Zeit auch beaufsichtigen, während wir behandeln. Und dann schreibt man halt immer am Vorabend nochmal was auf, während andere Freunde nochmal feiern gehen oder sowas. Aber habt ihr dann auch schon mal daran gedacht, abzubrechen? Ich tatsächlich noch nie. Also wirklich noch nie. Ich habe nur, als ich einmal durch eine Prüfung gefallen bin, mir gedacht, oh Gott, was ist, wenn ich die im Viertversuch dann auch nicht bestehe, so, weil das ist die schwierigste Prüfung der Vorklinik Biochemie. Da hängen sich immer sehr viele dran auf, aber irgendwie schafft man es dann doch immer. Aber diesen Gedanken so, Gott, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze, hatte ich noch. Ja, bei mir ebenso. Ihr habt auch schon ganz viel darüber erzählt, dass ihr viel praktisch auch machen dürft, vor allem dann ab den höheren Semestern, dass ihr dann auch wirklich mit Patienten zu tun habt. Habt ihr dann auch mit wirklich schlimmen Fällen, sage ich jetzt mal, also habt ihr dann nur mit guten Zähnen zu tun, so Kontrolle oder so, oder habt ihr auch mal Zahn rausziehen? Zähne ziehen wir tatsächlich, weil, also wir studieren dann nicht, höchstens wenn wir halt einmal kurz eine Farbenatur MKG, also der Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie haben, aber ja, man sieht da schon einiges. Also ich hatte tatsächlich auch einen Patienten, wo wir dann Verdacht auf Mundkrebs hatten und das nochmal biopsieren mussten. Aber auch gerade sowas ist natürlich schön, weil den Fall habe ich dann das gesamte Semester über verfolgt. Und man hat dann gesehen, wie so ein Gebiss, was wirklich sehr sanierungsbedürftig war, dass das dann immer besser wurde und Füllung für Füllung, ja, der Patient sich wohler gefühlt hat mit seinen Zähnen. Und genau das ist halt das Schöne, wenn man dann auch mal so einen harten Fall hat, dass man dann dieses Aufblühen sieht und sieht, was man gemacht hat, also direkt das Feedback hat. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Studium? Im Prozent? Aktuell habe ich das Gefühl, es gibt keinen besseren Studiengang, weil wir trotz Corona Präsenzveranstaltungen haben, rausgehen müssen. Ich muss zwar morgen um 7.30 Uhr in der Klinik sein und während alle meine anderen Freunde bis um 10 Uhr in ihrem Bett an der Online-Vorlesung hängen, Aber gerade das finde ich extrem schön, dass ich rausgehen muss und was machen kann und auch meine Kommilitonen natürlich mit Abstand und Mundschutz sehe, aber sie halt wenigstens sehe. Und mir liegt generell dieses Praktische so sehr, dass ich nicht glaube, dass ein anderes Studium mir genauso gut gefallen würde wie das, was ich jetzt mache. Also ich würde schon sagen, dass mir das zu 90% gefällt und dann ein paar Abzüge für diverse Komplikationen. Also es gibt immer mal wieder Momente, wo man dem Ganzen dann vielleicht noch 30 von 100% geben würde, aber im Durchschnitt auf jeden Fall über 90. Also ich würde nicht wechseln wollen. Dann hat sich für euch durch Corona jetzt gar nicht so viel verändert, oder? Wenn ich das so höre? Schon. Also das Gute ist, dass die Vorlesungen jetzt online vertont sind und man die sich mit Zeitdruck auch bei 1,5 Geschwindigkeit anhören kann. Aber also bei uns ist es jetzt so, dass wir nicht mehr wöchentlich in der Klinik sind, sondern im Moment im Abstand halt immer eine Woche Klinik, eine Woche nicht, eine Woche Klinik, eine Woche nicht. Und es ist halt auch sehr streng und für uns bedeutet das auch jetzt immer noch, wenn wir irgendwie Corona bekommen und dann in der Klinik sind, dass wir, wenn wir Corona haben oder halt unsere Kommilitonen, mit denen wir eventuell irgendwie doch näher als 1,5 Meter zusammen waren, dass wir dann auch kein Physikum machen können. Also es ist schwierig. Ja, es wird uns auch schon sehr vor Augen geführt, dass in dem Moment, wo ein Corona-Fall im näheren Umfeld der Klinik ist, dass man natürlich dann überlegen muss, ob die Kurse noch so stattfinden können, wie sie jetzt stattfinden, weil wir eben auch viel mit Risikopatienten zu tun haben. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die uns da als Zahnik-Community auszeichnet, dass uns immer natürlich auch bei den Professoren gesagt wird, aber die Leute es auch sehr leben, dass wir sehr vorsichtig sind im Alltag. Und genau, also die Patientenkurse können laufen und darüber sind wir auch sehr dankbar. Habt ihr einen Lieblingsprof, eine Lieblingsveranstaltung? Also ich würde sagen, der Phantomkurs 3 im 6. Semester, den kennt Toni jetzt noch nicht. Das ist schon mal so ein Highlight, das ist super intensiv, aber man hat ein tolles Team, das einen betreut und auch so ein bisschen 1:1 Tipps gibt, sodass man halt wirklich in einem halben Jahr super, super viel lernt. Also bis zum Physikum halt eher so theoretische und zahntechnische Grundlagen und in einem halben Jahr dann vom dem ausgehend bis zum ich kann einen Patienten behandeln. Und dann natürlich auch 7. Semester mit der ersten Patientenbehandlung, das ist auch ein absolutes Highlight. Ich kann natürlich jetzt gerade noch nur von der Vorklinik sprechen und für mich war es definitiv der PrEP-Kurs im 3. Semester. Die Arbeit an den Leichen, an den Köpfen, am kompletten Körper. Klingt komisch, aber ich fand das super interessant und auch super lehrreich und in Bezug dazu auch Frau und Herr Lucius, die beiden Dozenten aus der Vorklinik. Sie ist selbst Zahnärztin, er ist, glaube ich, einfach nur Dozent oder Anatom, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das so ein Pärchen, die ständig irgendwer, also sie hält Vorlesungen in Terminologie und Anatomie, er ist der Bio-Prof und die beiden arbeiten so gut zusammen und machen auch eine richtig gute Lehre, sodass dann halt auch so ein PrEP-Kurs extrem viel Spaß macht, weil man von den Professoren persönlich mit Nachnamen angeredet wird und man dann auch überhaupt keine Berührungsängste hat, die zu fragen, ob sie einem helfen können, weil sie einfach da sind und einem auch nett helfen und auf eine gute Art irgendwie die Lehre da gestalten. Und ja, das wäre das. Ja, und das Lieblingsprof müssen wir, glaube ich, auch noch Professor Dörfer nennen, der Direktor der Zahnklinik für Zahnerhaltung und unser Studiendekan, der super studierendennah ist und uns immer ein offenes Ohr gibt, wenn wir Probleme haben, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten. Also bei euch lässt sich's aushalten, ja? Ja. Dann komm vorbei, wenn du was mit den Zähnen hast, ne? Ja, cool. Das tatsächlich ist mein nächster Punkt hier, ob ihr gute Tipps für Zahnpflege habt. Ja, auf jeden Fall die Zahnseide, das Zahni-Lieblingsgerät, die viel zu selten benutzt wird von Patienten, was wahrscheinlich auch jeder Zahnarzt jedem Patienten immer wieder sagt, benutzen Sie Zahnseide. Und worauf ich auch ein bisschen schwöre, sind einfach elektrische Zahnbürsten. Was man immer so unter Studierenden hört, also mein Nicht-Zahni-Umfeld habe ich immer wieder gehört, dass Leute fluoridfreie Zahnpasta benutzen. Das ist tatsächlich so eine Sache, da habe ich überhaupt kein Verständnis für, weil gerade der Zahnpasta würde nichts anderes als Seife sein, mit ein bisschen Schleifpartikeln drin, wenn da kein Fluorid drin wäre. Und kurz gesagt, stärkt es den Zahn und macht initial Karies weg. Also da auf jeden Fall darauf achten, egal was man benutzt, Hauptsache fluoridhaltige Zahnpasta. Bringt Zahnspangen wirklich was oder ist das nur Abzocke? Ja, voll mein Thema. Ich bin voll der KFO-Fan. Also es gibt schon Gründe, warum Zahnspangen Sinn ergeben. Wenn man darüber nachdenkt, dass Es führt jetzt alles sehr, sehr weit. Wer schräge Zähne hat, kann sie schlechter reinigen. Damit geht es los. Natürlich auch ein ästhetisches Problem. Und Fehlbisse können sich auch langfristig dann in Nackenprobleme, Rückenprobleme, Verspannungen manifestieren. Ja, von daher hat das schon einen gewissen Sinn, dass wenn grobe Probleme bestehen, die auszugleichen. Und wenn die Probleme nicht groß genug sind, zahlt die Krankenkasse das sowieso nicht. Sprich, man kann da glaube ich dem Kieferorthopäden vertrauen. Wo seid ihr zu finden? Wo haltet ihr euch am meisten auf? Also die Zahnis an sich, aber auch die Fachschaft. Ich eher aktuell in Physikumsvorbereitung, normalerweise in der BIP, aber durch Corona dann doch eher zu Hause. Und ansonsten würde ich sagen, die Fachschaft und die Zahnis im Allgemeinen im UKSH unten neben dem Schlossgarten. Genau, wir haben unseren Zahnklinikturm, der schönste von allen. Architektonisch wirklich wunderschön. Wenn man zum UKSH geht, dann sieht man diese ganzen schönen neuen Gebäude und komplett das neue schöne UKSH. Und dann gibt es ein Gebäude, das ist sehr dreckig und sehr hässlich von außen. Von innen ist super gut und neu, aber von außen aber ist sehr, sehr... Aber das seid ihr. Das sind wir. Cool. Ja, also da kann man eigentlich nicht verfehlen. Nee. Habt ihr Tipps für Studium, für Erstsemester, aber auch für ältere Semester? Für Erstis auf jeden Fall das Tutorenprogramm. Also bei uns ist das alles sehr familiär, dass die Erstsemester sich auch online schon für Tutoren anmelden können. Das ist eigentlich in den letzten Jahren natürlich besser gelaufen als dieses Jahr mit Corona. Aber man hat halt direkt irgendwie eine Gruppe, die man sich dann online mit einem kleinen Text oder so aussuchen kann, ob man da dazu passt. Und dann ist man mit einem Klick in einer Gruppe, die einem direkt Kiel zeigt, Tipps gibt, Altklausuren weiterleitet, einen ein bisschen an die Hand nimmt und weiterhilft. Und ich habe mittlerweile auch schon gemerkt, dass es oft auch in die entgegengesetzte Richtung gut geht. Also, dass man dann manchmal von seinen Tutoren angesprochen wird, so, hey, hier, kannst du mir das und das nochmal aus der Vorklinik sagen? So, ich weiß es nicht mehr. Oder wenn es darum geht, ein Vorklinik-Set zu kaufen, ist es auch immer ein guter Ansprechpartner dafür, ob das gebrauchte Set auch wirklich das Geld wert ist und sowas. Also das ist als Erste, glaube ich, das Wichtigste, dass man da direkt in dem Tutorenprogramm einfach Anschluss findet und dann eben auch einfach die Vorklinik immer dann genießt, wenn man sie genießen kann. Seid ihr in der Zahnmedizin Partygänger? Ja. Mehr als andere? Mir wird oft gesagt, die Zahnis sind hardcore. Es besteht halt die Möglichkeit, sich bei uns behandeln zu lassen in den Behandlungskursen von Studierenden. Wir werden dabei die ganze Zeit beobachtet. Also es ist auf jeden Fall in der Qualität sehr, sehr gut. Wir haben super moderne Behandlungsmethoden und entsprechend sehr, sehr genau und können uns für alles viel Zeit nehmen, auch bei Angstpatienten. Und es ist ein bisschen günstiger. Also wenn jemand Lust hat. Und gerade wir Studierenden haben ja jetzt durch Corona, also alle Nicht-Zahnis, durch Corona ein bisschen mehr Flexibilität gewonnen. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal bei uns ohne Termin vorzustellen. Da kann man einfach in der Zahnklinik vorbeikommen. Und wenn Behandlungsbedarf besteht, wird man dann direkt weitergegeben in die Kurse. Und wir Studierende in der Zahnmedizin freuen uns natürlich dann immer sehr, dann auch mal junge Patienten und überhaupt Patienten, muss man dazu natürlich sagen, jetzt wegen Corona, Toni jetzt angesprochen, bei uns auf dem Stuhl sitzen zu haben. Genau, und ansonsten besteht das Studium eigentlich aus Durchhalten und trotzdem genießen. Ja, danke an Anna-Luisa und Toni aus der Fachschaft Zahnmedizin für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ja, danke. Dir auch. Tschüss.